Als aber Athalia, die Mutter Ahasjahus, erfuhr, dass ihr Sohn tot sei, ging sie ans Werk und brachte die ganze königliche Familie um. Joseba aber, die Tochter des Königs Jehoram, Ahasjahus Schwester, nahm Jehoas, den Sohn Ahasjahus, und brachte ihn mitten aus den Königssöhnen, die getötet werden sollten, hinweg in Sicherheit und steckte ihn mit seiner Amme in die Bettkammer. So verbarg man ihn vor Athalia, dass er nicht getötet ward. Und er war bei ihr im Tempel Jahwes 6 Jahre lang versteckt, während Athalia über das Land herrschte. Im 7. Jahr aber sandte Jojada hin, ließ die Hauptleute über die Hundertschaften der Karer und der Trabanten holen und zu sich in den Tempel Jahwes kommen. Sodann nahm er sie feierlich in Pflicht und ließ sie im Tempel Jahwes schwören. Sodann zeigte er ihnen den Sohn des Königs und gab ihnen die Anweisung, Folgendes habt ihr zu tun, 1/3 von euch, die ihr am Sabbat antretet, sollt die Wache im königlichen Palast übernehmen, und 1/3 am Tore Sur und 1/3 am Tore hinter den Trabanten, dass ihr die Wache über den Palast haltet dem Brauche gemäß. Aber die 2 Abteilungen von euch allen, die am Sabbat abtreten, sollen die Wache im Tempel Jahwes bei dem König übernehmen. Und ihr sollt euch rings um den König scharen, jeder mit seinen Waffen in der Hand, und wer in die Reihen eindringt, soll getötet werden. Also sollt ihr bei dem Könige sein, wann er aus dem Tempel aus und wann er in den Palast einzieht. Und die Hauptleute über die Hundertschaften taten genauso, wie der Priester Jojada sie angewiesen hatte, und nahmen ein jeder seine Leute, sowohl die, welche am Sabbat antraten, als die, welche am Sabbat abtraten, und sie kamen zum Priester Jojada. Und der Priester gab den Obersten über die Hundertschaften die Spieße und die Schilde, die dem Könige David gehört hatten, die sich im Tempel Jahwes befanden. Und die Trabanten stellten sich, ein jeder mit seinen Waffen in der Hand, von der südlichen Seite des Tempels bis zur nördlichen Seite des Tempels, bis zum Altar und wieder bis zum Tempel hin rings um den König. Darauf ließ er den Königssohn hervorkommen und legte ihm den Stirnreif und die Spangen an, und sie machten ihn zum König und salbten ihn und riefen unter Händeklatschen, es lebe der König. Als aber Athalia das Geschrei der Trabanten, des Volkes hörte, kam sie zum Volk in den Tempel Jahwes. Da sah sie denn, wie der König dem Brauche gemäß an der Säule stand, und die Hauptleute und die Trompeter bei dem König, und alles Volk des Landes war fröhlich und stieß in die Trompeten. Da zerriss Athalia ihre Kleider und rief, Verschwörung, Verschwörung. Aber der Priester Jojada gebot den Hauptleuten über die Hundertschaften, den Obersten des Heers, und sprach zu ihnen, führt sie hinaus zwischen den Reihen hindurch, und wer ihr folgt, den tötet mit dem Schwerte. Denn der Priester hatte befohlen, sie solle nicht im Tempel Jahwes getötet werden. Da legte man Hand an sie, und sie gelangte durch den Eingang für die Rosse zum königlichen Palast und ward daselbst getötet. Und Jojada schloss den Bund zwischen Jahwe und dem König und dem Volke, dass sie ein Volk Jahwes sein wollten, sowie zwischen dem König und dem Volk. Sodann begab sich alles Volk des Landes in den Tempel des Baal und riss ihn nieder. Seine Altäre und Bilder zerstörten sie gründlich, Matan aber, den Priester des Baal, töteten sie vor den Altären. Hierauf bestellte der Priester Wachen für den Tempel Jahwes und nahm die Hauptleute über die Hundertschaften und die Karer und Trabanten und alles Volk des Landes, und sie führten den König aus dem Tempel Jahwes hinab und gelangten durch das Trabantentor in den königlichen Palast, und er setzte sich auf den königlichen Thron. Da war alles Volk des Landes fröhlich, und die Stadt blieb ruhig. Athalia aber töteten sie im königlichen Palaste mit dem Schwert.